krank, Rap krank, lautet das Ergebnis. Doch ein Heilmittel suchten wir vergeblich, schon jede Therapie gemacht, doch es geht nicht weg. Irgendwann floh ich im Sterbebett, mein Sterberap. Rap krank, lautet das Ergebnis. Doch ein Heilmittel suchten wir vergeblich, schon jede Therapie gemacht, doch es geht nicht weg. Irgendwann floh ich im Sterbebett, mein Sterberap. Yo, die Rap-Leptiker, so spritzig wie ein Sektenfang. Du bist mit dem Stone-Syndrom und ich hing am Tablettenschrank. Auf der Suche nach einem Heilmittel, doch ich find keins, den durch und schrei. Doch da kann ich nichts dafür, dass die Rap-Syndrom des Grüßen. Ich spiel mein Schwanz nicht mehr, geschweige denn von meinen Füßen. Ich bin querschnittsgelähmt, verdammt, ich brauch einen Flowstuhl. Mit dem mach ich dann Trackbass, also Leute, mach den Kopf zu. Ich rotz den Scheiß ins Mic, dass du denkst, du Porkolose. Um den Rapshit frischst du halt die Brote in der Tupperdose. Die Ärzte meinten, ich hätte einen Scherzklappenfehler. Denn wenn ich mal einen Witz fresse, dann blickt das nicht gleich jeder. Sie meinten, ich könnte froh sein, dass mein Herz noch pocht. Denn ich bin besessen von der Sekte und Kreuz für Jakob. Doch solange mein Herz noch schlägt, blick ich durch die grüne Brille. Dein Flow liegt im Koma und follow gibt die Sterbehilfe. Rap krank, lautet das Ergebnis. Doch ein Heilmittel suchten wir vergeblich, schon jede Therapie gemacht, doch es geht nicht weg. Irgendwann floh ich im Sterbebett, mein Sterberap. Rap krank, lautet das Ergebnis. Doch ein Heilmittel suchten wir vergeblich, schon jede Therapie gemacht, doch es geht nicht weg. Irgendwann floh ich im Sterbebett, mein Sterberap. Ich bin krank, ich hab Rap-Epilepsie. In solchen Fällen ist das MC in die Therapie, was Linderung verspricht, doch eine Heilung gibt es nicht. Rap-Epileptiker sind lebenslang von Rap-Musik abhängig. Ich merkte das schon früh, im Kindesalter fing es an. Ich konnte nur auf Wu-Tang und B.I.G. etwas entspannen. Versuchte es mit Wunderheilmitteln, die man rauchen kann. Die Wirkung war nicht stark genug, drum fing ich auch das Saufen an. Nichts von beidem half, der Drang zu rappen wurde stärker. Und Dosea, aka Randale Dane, der Vertreter, er sagte, lass es raus, nimm den Stift und schreib es auf. Ich machte, was er wollte und die Krämpfe blieben aus. Er wollte, dass ich das Mikrofon nehme, loslege deutschen Rap wie ein Fahrrad mit meinem Flow segne. Ich kann nicht verstehen, dass es für viele eine Last ist, denn ich bin gerne Rap-Epileptiker und dafür danke ich. Rap krank, lautet das Ergebnis. Doch ein Heilmittel suchten wir vergeblich, schon jede Therapie gemacht, doch es geht nicht weg. Irgendwann floh ich im Sterbebett, mein Sterberap. Rap krank, lautet das Ergebnis. Doch ein Heilmittel suchten wir vergeblich, schon jede Therapie gemacht, doch es geht nicht weg. Irgendwann floh ich im Sterbebett, mein Sterberap. Rap krank. Rap krank, lautet das Ergebnis. Doch ein Heilmittel suchten wir vergeblich, schon jede Therapie gemacht, doch es geht nicht weg. Irgendwann floh ich im Sterbebett, mein Sterberap. Rap krank, lautet das Ergebnis. Doch ein Heilmittel suchten wir vergeblich, schon jede Therapie gemacht, doch es geht nicht weg. Irgendwann floh ich im Sterbebett, mein Sterberap.